Erster Jahwe sagte zu mir, kauf einen Leinengürtel. Leg ihn um deine Hüften. Er soll nicht nass werden. Zweiter, ich kaufte den Gürtel. Ich legte ihn um meine Hüften, wie Jahwe es befahl. Dritter, dann sprach Jahwe ein zweites Mal zu mir. Vierter, nimm den Gürtel von deinen Hüften. Geh zum Euphrat. Versteck ihn dort in einem Felsspalt. Fünfter, ich ging zum Euphrat. Ich versteckte den Gürtel dort, wie Jahwe es befahl. Sechster, nach einiger Zeit sprach Jahwe zu mir, geh zum Euphrat. Hol den Gürtel von dort. Ich sagte dir, du sollst ihn dort verstecken. Siebter, ich ging zum Euphrat. Ich grub und nahm den Gürtel. Er war kaputt und zu nichts mehr gut. Achter, dann sprach Jahwe wieder zu mir. Neunter, Jahwe sagt, ich werde den Stolz von Juda zerstören. Ich werde auch den großen Stolz von Jerusalem zerstören. Zehnter, diese schlechten Menschen hören nicht auf mich. Sie folgen ihren eigenen Wegen. Sie dienen anderen Göttern. Sie werden wie dieser kaputte Gürtel sein. Elfter, ein Gürtel ist nah am Körper. So wollte ich, dass Israel und Juda mir nah sind. Sie sollten mein Volk sein und mir Ehre bringen. Aber sie gehorchten mir nicht. Das sagt Jahwe. Zwölfter spricht zu ihnen, Jahwe, der Gott Israels, sagt, jeder Krug wird mit Wein gefüllt. Wenn sie dich fragen, wissen wir das nicht schon? Dreizehnter, dann sage zu ihnen, Jahwe sagt, ich werde alle Menschen in diesem Land betrunken machen. Auch die Könige, Priester, Propheten und alle in Jerusalem. Vierzehnter, ich werde sie gegeneinander schlagen. Väter und Söhne werden sich gegenseitig zerstören. Das sagt Jahwe. Ich werde kein Mitleid haben. Ich werde sie zerstören. Fünfzehnter, hört zu und passt auf. Seid nicht stolz, denn Jahwe hat gesprochen. Sechzehnter, gebt Jahwe, eurem Gott, Ehre. Tut das, bevor es dunkel wird. Tut das, bevor ihr an dunklen Bergen stolpert. Dann werdet ihr auf Licht warten. Aber er wird alles in tiefe Dunkelheit verwandeln. Siebzehnter, wenn ihr nicht hört, werde ich heimlich weinen. Ich werde wegen eures Stolzes weinen. Meine Augen werden viele Tränen haben, weil Jahwes Volk gefangen weggeführt wird. Achtzehnter spricht zum König und zur Königin, setzt euch tief hin. Euer Kopfschmuck, eure schöne Krone, ist gefallen. Neunzehnter, die Städte im Süden sind geschlossen. Niemand öffnet sie mehr. Ganz Juda wird weggeführt. Alle Menschen werden weggeführt. Zwanzigste, schau hoch und sieh. Sie kommen aus dem Norden. Wo ist dein Volk, das dir anvertraut war? Wo sind deine schönen Schafe? 21. Was wirst du sagen, wenn er deine Freunde zu deinen Herren macht? Du hast sie selbst an dich gewöhnt. Wirst du dann nicht Schmerzen haben, wie eine Frau bei der Geburt? 22. Du wirst dich fragen, warum passiert mir das? Es passiert wegen deiner großen Schuld. Dein Kleid ist hochgezogen. Deine Fersen sind verletzt. 23. Kann ein Mensch mit dunkler Haut seine Farbe ändern? Kann ein Leopard seine Flecken ändern? Nein. So könnt auch ihr nicht Gutes tun. Ihr seid es gewohnt, Böses zu tun. 24. Ich werde sie zerstreuen. Sie werden wie Stroh sein, das der Wüstenwind wegweht. 25. Das ist dein Schicksal. Das ist dein Teil, den ich dir gebe. Das sagt Jahwe. Du hast mich vergessen und Lügen geglaubt. 26. Darum ziehe ich dein Kleid hoch. Deine Schande wird sichtbar. 27. Du hast Ehebruch begangen und dich schamlos verhalten. Ich habe deine schlimmen Taten auf den Hügeln gesehen. Wehe dir, Jerusalem. Du wirst nicht rein werden. Wie lange noch?